Es war ein sonniger Tag, als ich beschloss, meinem Arzt Dr. Meidel einen Besuch abzustatten. Schon seit einiger Zeit plagte mich starke Schmerzen und ich hoffte, dass er mir etwas verschreiben könnte, um sie zu lindern. Als ich in sein Büro kam, sah ich sofort, dass er heute besonders gut gelaunt war. Er lächelte mich an und ich konnte die Lust in seinen Augen sehen. Er fragte mich nach meinen Beschwerden und nachdem ich sie ihm geschildert hatte, überlegte einen Moment. Dann griff er nach seinem Rezeptblock und schrieb etwas auf. Das hier sollte Ihnen helfen, sagte er und reichte mir das Rezept. Ich sah, dass es sich um Oxycodon handelte, ein starkes Schmerzmittel. Ich bedankte mich und verließ sein Büro froh darüber, dass meine Schmerzen bald nachlassen würden. Zu Hause angekommen, nahm ich die erste Dosis des Medikaments ein. Schon bald spürte ich eine angenehme Euphorie, die mich umhüllte. Ich fühlte mich leicht und entspannt und all meine Sorgen schienen wie weggeblasen. Plötzlich bekam ich Lust auf mehr. Ich erinnerte mich an den Begriff Chemsex, die Kombination aus Drogen und Sex, und beschloss, es auszuprobieren. Ich schluckte eine weitere Tablette Oxycodon und begann, mich zu betrinken. Die Lust überflutete mich und ich fand mich in einem Strudel aus Sex und Drogen wieder. Es war intensiv und aufregend, aber auch gefährlich. Ich verlor jegliches Zeitgefühl und konnte nicht mehr klar denken. Plötzlich spürte ich, wie etwas Warmes an meinen Beinen herunterlief. Ich schaute nach unten und erkannte entsetzt, dass ich mir in die Hose gemacht hatte. Die Scham übermannte mich und ich brach in Tränen aus. Das war der Moment, in dem mir klar wurde, dass ich zu weit gegangen war. Ich hatte die Kontrolle verloren und mich selbst in Gefahr gebracht. Ich schwor mir, nie wieder Drogen zu nehmen und mich stattdessen auf eine gesunde Lebensweise zu konzentrieren. Mit zitternden Händen rief ich einen Krankenwagen, der mich ins Krankenhaus brachte. Dort wurde ich von Ärzten behandelt, ermandelt und mitgenommen. Es war eine wichtige Lektion für mich, die mich daran erinnerte, dass Space Meditation und Drogenmissbrauch niemals eine Lösung sind. Ich hörte auf, Oxycodon zu nehmen und suchte stattdessen Professionelle. Werfe, um meine Schmerzen auf sichere Weise zu behandeln.